Nahezu alle Studierenden der Potsdamer Hochschulen wurden per E-Mail gebeten, einen Online-Fragebogen auszufüllen. Das Forschungsteam der Konrad-Wolf-Hochschule für Film und Fernsehen um Dozentin Elisabeth Prommer wollte herausfinden, wie verhalten sich die Studenten beim vielgenutzten Netzwerk StudiVZ und wie stellen sie sich selbst dar? Das, was überhaupt das Auffälligste war, war, dass ja 70% der Antworten, die zurückkamen, von Frauen waren. Das war schon mal das erste überraschende Ergebnis, dass StudiVZ überhaupt ein weibliches Medium zu sein scheint. Also Frauen nutzen StudiVZ zum Kommunizieren und die Stärke ist eben, dass sie kommunizieren mit Leuten, die sie schon kennen, mit Freundinnen, die sie schon haben, mit Kommilitonen, mit Leuten, die man aus der Schulzeit kennt. Und man kann sich da auf Pinnwänden Nachrichten schicken, man kann sich gruscheln, man kann kurze Meldungen schreiben. Und das scheint etwas zu sein, was also ein frauenspezifisches Verhalten ist im Netz und was für sie attraktiver ist. Doch natürlich nutzen auch Männer das soziale Netzwerk. Arne Brück, einer der studentischen Mitarbeiter des Forschungsprojekts, kennt ihre Motive. Männer sind dann eher auf der Suche nach neuen Kontakten. Also sie nutzen dieses Netzwerk schon, um irgendwie Personen kennenzulernen, die sie vorher noch nicht kannten, durch gemeinsame Interessensfindungen zum Beispiel oder ähnliches oder durch ein interessantes Profilbild. Die verschiedenen Interessen, Kommunikation bei den Frauen, Kontaktsuche bei den Männern, führen zu unterschiedlichen Selbstdarstellungen. Und zwar, wenn ich StudiVZ nutze, um zu kommunizieren mit Menschen, die ich schon kenne, dann stelle ich mich möglichst authentisch dar, weil die Menschen ja im echten Leben überprüfen können, ob ich wirklich groß, klein, weiblich, männlich, blond, braun bin. Wenn ich aber auf der Suche nach neuen Kontakten bin, stelle ich mich möglichst positiv und möglichst interessant dar. Während die typische Nutzerin ein echtes Porträtfoto und wahrheitsgetreue, personenbezogene Angaben auf ihrer Profilseite hat, gibt sich das männliche Gegenüber etwas geheimnisvoller. Auf seinem Profil findet sich gerne ein Stellvertreterfoto, ein Nonsensbild oder auch das eines Sportlers oder Schauspielers. Auch Arne Brück, der bei der Konzeption, Umsetzung und Auswertung des Projekts mitgewirkt hat, zeigt kein echtes Foto von sich auf seiner Profilseite. Das ist eine Zeichnung von mir, die ein Freund von mir zum Geburtstag mir gemalt hat, die sehr lustig ist. Und das verstehen halt nur wenige. Also ich kriege manchmal auch eine Nachricht auf mein Profil, wo die Leute fragen, was ist das eigentlich oder wer verbirgt sich dahinter? Da ist man vielleicht auch wieder interessant auf eine gewisse Art und Weise, aber das intendiere ich damit nicht. Aber ich würde sagen, in dem Sinne ist Arne natürlich ein typisch männlicher Nutzer, indem er sich interessant gemacht hat, indem er etwas Witziges, einen witzigen Platzhalter gewählt hat. Aber ungewollt. Das ist ja nicht immer, das, was wir Menschen tun, ist ja nicht immer bewusst, sondern unbewusst. Viele stellen ihr StudiVZ-Profil so ein, dass es komplett dann nur noch für Freunde sichtbar ist. Alle anderen sehen dann nur das Profilbild. Das scheint allerdings vor allem einigen männlichen Nutzern für die virtuelle Pirsch zu langen, wie auch eine Umfrage auf dem Hamburger Unigelände vermuten lässt. Die schreiben, könnten wir uns kennenlernen oder sowas. Manche sind so unangenehm, dann beantworte ich gar nichts. Ich mag das dann nicht, ne? Man wird irgendwie angeschrieben, aber meistens reagiere ich dann eher nicht, weil ich eigentlich kein Interesse habe, die kennenzulernen. Ich finde es jedes Mal unangenehm. Mich haben irgendwelche Leute, meist männliche, angesprochen und ich ignoriere sie. Oder wenn es extrem wird, dann melde ich das auch. Ja, schon. Also man wird dann ständig gegruschelt oder weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen komisch. Reagiere ich meistens nicht weiter drauf. Das Fantasiewort gruscheln steht für umarmen oder anstupsen oder ähnliches. Führen denn die Annäherungsversuche bei StudiVZ auch zu Verabredungen im echten Leben? Die Daten der Studie sind da ziemlich eindeutig. Also üblicherweise werden die sozialen Netzwerke ja als Datingmaschine, Kontaktmaschinen betrachtet. Und das können wir so in unserer Studie eben nicht feststellen, sondern wir können feststellen, dass eben sehr, sehr selten Kontakte im wirklichen Leben stattfinden. Nur jeder Zehnte sucht also dann einen tatsächlichen Kontakt im echten Leben mit Leuten, die er im StudiVZ kennengelernt hat. Und das sind dann eher die Männer. Aber im Wesentlichen dient es zur Kommunikation und nicht als Datemaschine. StudiVZ ist also in erster Linie Netzwerk für Interessensgemeinschaften und Freunde. Es dominieren Verbindungen, die zuvor schon existierten. Und genutzt wird es eher von den Studienbeginnern. Ältere Semester, wie diese Hamburger Studentin, tendieren zum Wechsel des Netzwerks. Ich habe mich abgemeldet wegen der Datenschutzsachen und weil ich es langweilig finde inzwischen. Also ich finde Facebook besser. Ja, ich war halt im Ausland und dadurch habe ich halt Freunde auch im Ausland. Und von daher, die sind dann bei Facebook. Und mein Freundeskreis hier sind inzwischen auch größtenteils bei Facebook. Von daher fand ich StudiVZ dann überflüssig.